Aufgabe 3.5c. Herr Weber erzählt Herrn Salzmann von seinem letzten Urlaub, den er in Davos verbracht hat. Hören Sie sich das Gespräch an. Bis 1989 wohnten Sie in Ostberlin. Von der DDR aus konnte man nur selten in die westlichen Länder fahren. Sind Sie seit der Wiedervereinigung viel gereist? Oh ja, natürlich. Wohin sind Sie denn letztes Jahr in Urlaub gefahren? In die Schweiz. Wir haben letztes Jahr nur im Winterurlaub gemacht. Da waren wir eine Woche in Davos. Ah, Davos, kenne ich. Ich war selber vor 2 Jahren im Skiurlaub dort. Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Die Landschaft ist herrlich und die Schneeverhältnisse waren ausgezeichnet. Die Leute sind sehr sympathisch und hilfsbereit. Ja, das fand ich auch. Wo haben Sie denn gewohnt? Wir haben in einer Familienpension gewohnt. Es war recht gemütlich. Die Familie war sehr freundlich, der Service war ausgezeichnet und das Essen hat uns sehr gut geschmeckt. Die Pension befand sich in der Nähe der Bergbahnen. Klingt prima. Was haben Sie dort gemacht? Meine Frau und ich sind viel gewandert und sind zum ersten Mal mit Schneeschuhen gelaufen. Das war ein Spaß. Mein Sohn Matthias und meine Tochter Claudia haben Snowboard-Kurse genommen. 2-mal bin ich Ski gefahren. Ich wäre gern öfters gegangen, aber meine Frau kann nicht Ski fahren und ich wollte sie nicht so oft alleine lassen. Sie ist dann jeweils, wenn ich Ski gefahren bin, zum Schlittschuhlaufen gegangen. Davos ist wunderbar. Ja, mir hat es dort auch gefallen. Und wie war das Wetter? Herrlich. Wir hatten die ganze Woche Sonne. Wie schön. Und haben Sie schon Reisepläne für dieses Jahr? Ja, dieses Jahr wollen wir im Sommer nochmals eine Woche nach Davos gehen. Ich wandere gern und die ganze Familie fährt gern Mountainbike. Es soll in Davos sehr interessante Mountainbike-Strecken geben. Die 2. Woche werden wir ins Tessin fahren. Man hat mir gesagt, Ascona soll sehr schön sein. Aber wir haben uns noch nicht entschieden, wohin wir genau gehen.